Am Ende des ersten Aktes sagte Hamlet bei Shakespeare in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel: Die Zeit ist aus den Fugen, Schmach und Gram, dass ich zur Welt sie einzurichten kam. Dieses Spruches ist in den 4 Jahrhunderten danach oft gedacht worden. Aber erst heutzutage gibt es auf der politischen Ebene weithin niemanden mehr, der Schmach und Scham empfindet, weil er nichts mehr einzurichten weiß. Ich hatte die Jahrzehnte, in denen sich dieser Verfall abspielte, bewusst miterlebt. Ich gehöre der Generation der Flakhelfer an, die nach 45 reihenweise durch die Re-Education umkippten. Ich war im Alter von 16 Jahren Marinehelfer in Kiel, dessen Innenstadt bei meiner Ankunft im Sommer 1944 zu 20% zerstört und nach meiner Entlassung im nächsten Frühjahr nur noch zu 20% erhalten war. Ich merkte damals, dass der Krieg nicht gegen das Regime des Dritten Reiches, sondern gegen das deutsche Volk geführt wurde. Ich fühlte mich im Dritten Reich mehr als jungen Deutschen, als Nationalsozialisten, fand aber auch vieles im Dritten Reich als beispielhaft, zum Beispiel die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik und die Schulpolitik. Ich sah in den Bombardierungen der deutschen Städte keine Kriegshandlungen, sondern Kriegsverbrechen. Ebenso schätzte ich später die Nürnberger Prozesse ein, als ich im Radio die Urteile hörte: Death by Hanging, Death by Hanging. Hatte ich genug von Europa und wandte mich der Theologie zu, um Missionar in Afrika zu werden. Ich ging 1948 zur Kirchlichen Hochschule nach West-Berlin, hörte aber nach 2 Semestern auf. Ich hatte die Theologie als eine Wissenschaft empfunden und nicht als eine Dogmenlehre. Als ich begann, den Zusammenhang des Neuen mit dem Alten Testament zu bezweifeln, rieten mir die Professoren, das Studium abzubrechen. Ich wechselte zur Freien Universität über und wandte mich den Fächern Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie zu. Ich hatte die BRD allerdings von Anfang an skeptisch beurteilt, aus 2 Gründen. Nach der Währungsreform, der einen Rausch auslöste, erschien mir künftig das Geld als der Maßstab aller Dinge zu werden. Und das Grundgesetz erschien mir fragwürdig, weil es dem Bundespräsidenten keine Machtbefugnisse einräumte. Ich bekam auch einen negativen Eindruck von den Professoren, die im Dritten Reich mehrheitlich schon Ordinarius gewesen waren und hemmungslos zu den Amerikanern überliefen. Als Ostberliner Professoren, die ihre Studenten warnten, an die FU zu gehen, weil sie auf Sand gebaut wurde, merkten, dass dies nicht der Fall war, gingen auch sie über die Sektorengrenzen. Ich dachte damals, obwohl mir der Einmarsch der Roten Armee 1945 nicht behagt hatte, vielleicht ist das deutsche Volk, hat das deutsche Volk eine bolschewistische Rosskur nötig. Es gab 2 Gründe, aus denen ich mich dem Kommunismus zuwandte. Der erste bezog sich auf Bertolt Brecht, der zweite auf Josef Vissarionowitsch Stalin. Für eine Seminararbeit an der FU über expressionistische Shakespeare-Inszenierungen in der Weimarer Republik suchte ich den Chefdramaturgen am Ostberliner Deutschen Theater, Herbert Jährig, auf, der früher der bedeutendste Theaterkritiker in Berlin war. Ich gefiel ihm so, dass er mir gleich anbot, mich als Hospitant ins Berliner Ensemble einzuschleusen, das ich dann auch auf den Proben fast täglich aufsuchte. Helene Weigel witterte in mir schon einen Ketzer und wollte mich rausschweißen, was ihr Mann Brecht allerdings verhinderte. Obwohl ich über die düsteren Jahrzehnte in der UdSSR informiert war, faszinierte mich Stalins letzte Schriften. In Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaften und die ökonomischen Probleme des Sozialismus. In der ersten Schrift löste Stalin die Sprache aus dem Überbau und versetzte sie in die Basis, was eine gewisse geistige Unabhängigkeit bedeutete. Sie wurde auch zum Tor des Tauwetters. In der zweiten dieser Schriften forderte Stalin ein halbes Jahr vor seinem Tode auf, die führende Rolle der Partei in eine führende Rolle des Staates aufzuheben. Ich dachte mir damals, dass nun aus der verfehlten Geschichte des Bolschewismus doch noch etwas werden konnte. Als Ansichten dieser Art in meine Seminararbeiten eindrangen, wurde mir das Stipendium gestrichen. Ich war damals der erste FU-Marxist. Als es die später reihenweise gab, kuschten die Professoren vor ihnen. Mir blieb nichts weiteres übrig, als wieder in den Osten zurückzukehren. Brecht brachte mich als Dramaturg beim Bühnenvertrieb des Hensche Verlags unter. Das war im Jahr 1952. Doch schon ein Jahr später, am 17. Juni 1953, übrigens mein Geburtstag, war durch den Volksaufstand mein politisches Engagement abgegolten. Wenn so etwas passiert, dachte ich mir, kann daraus nichts Ordentliches mehr werden. Malenkov, der den späten Kurs Stalins fortsetzte, wurde von Khrushchev abgesetzt, der eine Parteirenaissance ausrief. Er erschien mir damals neben dem US-Präsidenten Kennedy und dem Papst Johannes dem 23. ein satanisches Trio zu bilden. Jetzt kann aus dem Kommunismus nichts mehr werden, war fortan meine Devise. Ich blieb aber noch in der DDR, solange ich meine Arbeit selbst verantworten konnte. Ich arbeitete ja auch im Theater der Zeit als Theaterkritiker, von Brecht gelobt. Als ich 1956 zur Zeit der Aufstände in Warschau und Budapest an einem Autorenseminar der DEFA in Sarkow teilnahm, fasste ich den Entschluss, die DDR zu verlassen. Die DDR-Schriftsteller, mit denen ich in Sarkow zusammensaß, waren alle von den Vorgängen begeistert, kippten aber alle um, als die Sowjettruppen die Revolten niederwalzten. Ich merkte, ich kann nicht mehr hierbleiben, hat keinen Sinn mehr, ich finde keine Kampfgefährten mehr. Brecht, der mit mir noch ein politisches Gespräch führte, starb dann auch. Ich kündigte den Hensche Verlag, war noch als Regieassistent in Weimar und Wittenberg tätig und ging Ende 1957 nach Hamburg. Ich arbeitete dort 5 Jahre unter der Obhut von Hans Zehrer, dem Chefredakteur, und Georg Ramsiger, dem Leiter des Feuilletons, und setzte mich mit der Geschichte des Kommunismus auseinander. Einen zweiten Schwerpunkt bildeten meine Artikel über ausländische Dichter, die mit dem Dritten Reich sympathisiert hatten, zum Beispiel Louis Ferdinand Céline oder Ezra Pound, um festzustellen, wie sie mit dem Ende ihres Engagements persönlich fertig geworden waren. Ich wollte auch ähnliche Literatur von Hinterbliebenen aus dem Dritten Reich besprechen, erhielt aber das Diktum, man sei zu dem Einvernehmen gekommen, sie zu ignorieren, was später Elisabeth Nolle-Neumann in ihrem Beitrag zur Festschrift zum 70. Geburtstag von Arnold Gegen als Schweigespirale bezeichnet hatte. Als Zehrer bewahrte mich damals davor, politische Artikel zu schreiben. Als ich dennoch damals mir eine Nebenbemerkung gestattete, allein nach der westlichen kriegsgeschichtliche Literatur über den Zweiten Weltkrieg waren die Hinrichtungen unserer Generäle in Nürnberg glatte Justizmorde. Der Ernst Kramer, der damals stellvertretender Chefredakteur war, strich sofort diesen Satz aus den Druckfahnen. Er war in die Welt als Aufpasser geschickt worden, nachdem Hans Zehrer mit Axel Springer in Moskau gewesen war, um bei Chruschtschow zu erkunden, ob sich für die BDR und diese UdSSR Sonderbeziehungen geben könnte, von denen die amerikanische Dominanz gelockert werden würde. Ernst Kramer, ein Augsburger Jude, war nach 1945 als amerikanischer Presseoffizier nach Deutschland zurückgekehrt, um die Lizenzpresse zu profilieren. Er war auch CIA-Agent, wie ich später von Paul Schmidt-Carrell erfuhr, der als Mitarbeiter des BND es wissen musste. Ich bin damals wohl auf die Watchliste geraten, denn die Einladungen, die ich nach und nach in die USA und Kanada erhielt, sind alle hintertrieben worden, wie damals die Einladungen, die ich in der DDR aus Polen und der Tschechei bekam, auch hintertrieben worden sind. Meine kritischen Auseinandersetzungen mit dem Kommunismus hatte den Walter Verlag in der Schweiz motiviert, mich als Herausgeber revolutionstheoretischer Quellentexte von der Französischen Revolution bis in die Gegenwart zu engagieren. Ich zog Anfang 1963 nach Zürich und suchte quer durch Europa entsprechende Koryphäen auf, um mich mit ihnen zu beraten, wie mit Willem Röpke in Genf, Edgar Salin in Basel, Feltrinelli in Mailand oder den polnischen Nationalökonomen Oskar Lange, der in Cortina d'Ampezzo wegen seines Knochenkrebses behandelt wurde und einer der wenigen war, die damals die Bedeutung der Spätschriften Stalins erkannten und akzeptierten. Ich wurde überall freundlich empfangen, mit Ausnahme der Männer, die im Kongress der Freiheit für die Freiheit der Kultur tätig waren, der, wie später herauskam, von der CIA finanziert wurde. Sie hatten also auch in die Watchliste geguckt. Ich hatte in der Schweiz den allerbesten Kontakt zu Konrad Ferner, dem Chefideologen der Kommunistischen Partei, der einen weiten Horizont hatte. Nach einem halben Jahr fragte er mich nach meiner Einschätzung seiner Landsleute. Ich sagte, sie seien ein Gemisch aus Shylock, Tartuffe und Wilhelm Tell. Er antwortete, wenn Sie noch länger hier sind, werden Sie auch den dritten streichen. Die übrigen Kontakte waren nicht unproblematisch. Ich galt in einigen Schweizern als eine germanische Herrennatur. Als ich im Frühjahr 1964 gekündigt wurde, sickerte zu mir durch, es sei von einem Berner Nationalrat verfügt worden, der mich als Deutschen für das Projekt als ungeeignet hielt, weil Deutschland nicht nur den Kommunismus, sondern auch den Faschismus hervorgebracht hatte. Es war allerdings wohl der CIA, der das hintertrieben hatte. Ich kehrte nach Deutschland zurück und erkannte es nicht wieder. Es ging rasant bergab mit der Meinungsfreiheit und stürmisch bergauf mit der Amerikanisierung. Als ich mich in Berlin nach einer neuen Beschäftigung umsah, verschaffte mir der Ulstein-Jude Hans Wallenberg, der sich über die deutschfeindlichen Norweger entrüstete, ein Stipendium der Ford Foundation für das Projekt Artists in Residence, an dem auch Auden und Cage teilnahmen. Zu dieser Zeit lernte ich meine spätere Frau kennen, mit der ich mich am 4. August 1964 verheiratete, was mir damals übel genommen wurde, weil an dem Tage doch der Erste Weltkrieg ausbrach, den natürlich die Deutschen angestiftet hatten. Ich nahm auch wieder Kontakt zu Hans Zehre auf, der von Berlin aus die Welt in Hamburg leitete und mich am Ende des Ford-Stipendiums wieder in die Welt zurückholte, die er im Begriff war, in eine nationale Tageszeitung umzuwechseln. Ich sollte jetzt doch wieder politische Artikel schreiben, neben Winfried Martini, Armin Mohler, an Matthias Walden und Günter Zehm, den ich Ende 1962 als meinen Nachfolger empfohlen hatte. Ich schrieb auch gerne politische Artikel mit der Absicht, den Absturz der BRD zu beschreiben. Nachfolger von Georg Ramseger war damals schon Hans Eberhard Friedrich, der mir bei meinem Besuch in Berlin erklärte: Herr Sander, wenn Sie wieder für die Welt schreiben wollen, müssen Sie drei Dinge wissen. Ich bin der beste Freund von Axel Springer. Die Welt ist ein homogenes, die Redaktion ist ein homogenes Team und im Begriff, Hans Zehre als Chefredakteur abzusetzen. Wir wollen Ernst Kramer als Chefredakteur aufbauen und wenn das nicht gelingt, holen wir vom Deutschlandfunk Herrn Starke. Und so geschah es auch. Man sollte dieses braune Schwein aus dem Hause jagen, brüllte ein Redakteur in Hamburg über die Gänge, der Radio Occasion lebenslänglich auf den Leim gekrochen war, über Hans Zehre. Meine Artikel lösten fast auf jeder Redaktionskonferenz Personaldebatten aus. Mein Beitrag über die Anfänge der Studentenunruhen an der Freien Universität, das Ende einer Gelehrtenrepublik, der vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund als objektivsten Beitrag der bürgerlichen Presse begriffen wurde, veranlasste den FU-Rektor Ernst Fraenkel bei der Welt zu erreichen, dass ich über diese Dinge nicht mehr schreiben durfte. Paul Schmidt-Carrell bat mich damals um eine ausführliche Analyse dieser Unruhen für ein Zeitschriftenprojekt, das allerdings auch dann abgedrosselt werden sollte. Ich trug diesen Text dann im Dezember 1967 in der Aula der Erlanger Universität unter dem Titel Dekadenz der Revolte vor, wogegen der AStA zu Rabatz gegen den Springer-Journalisten aufgerufen hatte, ohne zu wissen, dass ich damals schon meine Kündigung in der Tasche hatte. Ich hörte bei meinem Vortrag allerdings keinen Muxer. Alle lauschten gespannt und es gab eine interessante Diskussion über meine erste systematische BRD-Kritik. Man hatte in der Welt versucht, mich durch reduzierte Verträge rauszubomben. Lassen Sie sich auf nichts ein, riet mir Schmidt-Carrell. Sie wissen ja, dass Axel Springer Sie schätzt und ebenso und wenn Sie gekündigt werden, fangen wir Sie in der Konzernspitze wieder auf. Als dann die Kündigung eintraf, sagte mir Schmidt-Carrell am Telefon: Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Ich hatte aber damals das Glück, um diese Zeit mit dem Staatsrechtler Karl Schmidt in Beziehung zu treten. Ich schickte ihm auf Empfehlung von Mohler meinen Wertartikel Der Mythos der Räte, der zu einem 12-jährigen Briefwechsel führte, der 2007 unter dem Titel Werkstatt des Corsi im Antaios Verlag erscheinen sollte. Für mich begann unter dieser Begleitmusik ein neuer Lebensabschnitt. Man hatte mir nach Ende meiner Weltzeit geraten, mein abgebrochenes Studium zu beenden. Ich begann eine Dissertation noch in Berlin zu schreiben und beendete sie in München, wohin wir 1968 übersiedelten, weil es näher an Erlangen lag, deren Universität für mich in Frage kam, und weil meine Frau, die jetzt Geld verdienen musste, als Fotografin im Forschungslabor von Siemens arbeiten konnte. Meine Dissertation hieß Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie. Ich hatte wegen meiner Analysen der Kultur in der DDR vom innerdeutschen Ministerium in Bonn den Auftrag erhalten, eine DDR-Literaturgeschichte zu schreiben. Ich wollte sie mit einem Kapitel über marxistische Ästhetik einleiten, fand aber alles, was ich heranzog, von meinen Zürcher Forschungen überholt. So begann ich, ein Buchmanuskript zu beginnen, wobei ich schnell erkannte, dass es sich als Dissertationsmanuskript eignen konnte. Ich war in Erlangen mit Professor Hans Lades befreundet, für dessen Kollegia Politiker, die am gesamtdeutschen Kontext festhielten, ich oft Vorträge hielt. Er empfahl mir den preußischen Juden Hans-Joachim Schöps, weil er selbst wegen unserer Bekanntschaft es nicht für günstig hielt, als mein Doktorvater aufzutreten. Schöps war dazu bereit, warnte mich aber, weil er nach seiner Rückkehr aus dem schwedischen Exil in Hamburg in einer Rede die Ehre Preußens wiederherstellen wollte und deshalb isoliert wurde. Das so isoliert wurde, dass keiner seiner über 50 Doktoranden Ordinarius werden konnte. Er sei für mich, erklärte er mir, leider eine Endstation. Als ich ihm 1969 meine Dissertation vorlegte, sagte er, ich sollte doch lieber einen anderen Erstgutachter suchen, weil er sich mit dem Thema nicht so gut auskenne. Erklärte sich jedoch nach der Lektüre der ersten 50 Seiten bereit, beurteilte sie mit Summa Laude, mit Cum Laude, wurde aber vom dritten Gutachter, dem Philosophen Hermann Zeltner, bewogen, sie mit Summa Cum Laude zu prämieren. Edgar Salin brachte die Publikation in der Listgesellschaft im Verlag J.C.B. Mohr in Tübingen unter. Sie sei, sagte er, mir das beste Werk, das im letzten halben Jahrhundert über den Marxismus geschrieben wurde. Ich hatte sie auch Oskar Lange gewidmet, der leider inzwischen schon gestorben war. Es sah zunächst so aus, als würde ich nun eine akademische Laufbahn antreten. Meine Dissertation wurde wegen des Stils und der gründlichen Analysen gelobt, aber der Kern ist bis heute nicht begriffen worden. Mir wurde eine Glorifizierung Stalins vorgeworfen, die unter dem Einfluss von Carl Schmitt sich entwickelt hatte. Ich arbeitete selbst aber ernsthaft wissenschaftlich weiter, schrieb nun meine Geschichte der schönen Literatur in der DDR, die 1972 im Raumbach Verlag in Freiburg erschien und mir sogleich eine Warnung von Henning Frank vom Deutschlandfunk eintrug. Herr Sander, dieses Buch werden Sie zu büßen haben. Und das wurde auch aus verschiedenen Gründen der Fall. Ich verstieß gegen die herrschende Lehre von den zwei deutschen Literaturen, gestattete mir eine eigene Theorie der Belletristik und prangerte die Romantik nicht als eine Vorstufe zur deutschen Daseinsverfehlung an. Noch mehr Wut erregte meine Bemerkung, wer Böll und Grass für bedeutende Schriftsteller hält, kann nicht umhin, auch bestimmten Autoren in der DDR übertriebene Bedeutung beizumessen. Ich hatte auch riskiert, von einer Finalitätskrise der DDR zu sprechen. In der Presse wurde ein rasender Mob auf mich losgelassen. Eine Literaturgeschichte ohne Informationswert, hieß es in vielen Zeitungen. Die Zeit orakelte sogar, es sei das masochistische Produkt eines politischen Eckenstehers. Meine Mitarbeit an verschiedenen Rundfunkanstalten erlosch und der Grombach Verlag, der das Buch publiziert hatte, schämte sich für die Veröffentlichung und verramschte es. Als später die Wiedervereinigung meine Kritiker zwang, nicht mehr von zwei deutschen Literaturen zu reden, kam keiner von ihnen auf mich zurück. Erst 2006 nannte Hans-Dieter Zimmermann in seinem Buch Literaturbetrieb Ost-West meine Arbeit als die beste Darstellung über die Literatur der DDR. Ich driftete ab in die konservative Szene, in der ich jedoch nur eine Gastrolle spielte. In Schreck-Notzings Kritikon und Willi Schlamms Zeitbühne. Ich schrieb mich allmählich aus dieser wirklichkeitsfremden Nische heraus und überlegte, wie aus den Deutschen wieder ein ganzes Volk werden könnte. Den Auftakt bildete der Artikel in der Zwickmühle der Restauration, in dem ich die Bonner Republik als das Produkt der liberalen Restauration darstellte. Der Liberalismus war in den 20er Jahren weltweit gescheitert und hatte in vielen Ländern in verschiedenen Formen den Aufstieg kommunistischer und faschistischer Regime begünstigt, deren positive Ansätze in Systemfehlern verkümmerten. Nach 1945 erzwang die USA in ihren Bereichen die liberale Restauration, deren Schwächen jahrzehntelang vom Kalten Krieg mit der UdSSR verborgen geblieben waren. Ich gelangte zu der Einsicht, dass es besser gewesen wäre, die Bonner Republik hätte aus den Fehlern des Dritten Reiches gelernt, als aus den Fehlern der Weimarer Republik und sie zu wiederholen. So entstand mein nationaler Imperativ, der 1980 mit der Widmung Hans Zehrer in Kontinuationen erschien. Er war auf der Schwelle des 80er Jahre nicht das einzige Buch mit dieser Thematik. Denken wir an die Geschichte der Deutschen von Helmut Diewald, die Besiegten von 1945 von Hans-Joachim Arndt, Mut zur Macht von Heinrich Jordis von Lohausen, Kehrt die Bundesrepublik zurück ins Reich von Gottfried Dietze, der an der Johns Hopkins University in Baltimore vergleichende Herrschaftslehre lehrte, was den deutschen Verlag mit dem neuen Artikel bagatellisierte: Deutschland, wo bist du? Es folgte die deutsche Nation von Bernhard Wilms, deutsche Empfindungen von Harald Lange und anderes mehr. Es sah so aus, als sei eine Bresche geschlagen worden. Sie wurde jedoch von flächendeckender Ignoranz eben dieser Schweigespirale schnell wieder geschlossen. Hätte die Bresche eine politische Zäsur geöffnet, wäre aus der Wiedervereinigung, die zu der Zeit von Helmut Kohl als blühenden Unsinn und Willy Brandt als Lebenslüge bezeichnet wurde, ein anderes Deutschland entstanden. Bei allen diesen dramatischen Konflikten arbeitete ich jedoch wissenschaftlich weiter, um mich noch zu habilitieren. Unter den persönlichen Zustimmungen waren für mich die Briefe von dem Münsteraner Philosophieprofessor Joachim Ritter wahrhaft ermutigend. Als er mir viel Glück auf meinem schweren Weg wünschte, war ich entschlossen, ihn mit einem staatsphilosophischen Manuskript zu betreten. Parallel zu den Gedankengängen über eine nationale Renaissance hatte ich mich mit der Rekonstruktion des Staates als ihrer Voraussetzung gewidmet. Ich erhielt damals noch ein Stipendium von der Volkswagen-Stiftung, dessen zuständiger Sekretär ich aus dem Kreise von Joachim Ritter kannte. Er empfahl mir, von dem bayerischen Kultusminister Hans Meyer, Professor Hans Meyer, eine Befürwortung zu beschaffen. Ich suchte ihn auf und er versprach mir damals, meine Sache pfleglich zu behandeln. Was er schrieb, fiel indessen so vernichtend aus, dass mir der Sekretär der Volkswagen-Stiftung mitteilte, ich könnte das Stipendium nur noch erhalten, wenn es mir gelänge, einen international renommierten jüdischen Gelehrten für mich zu gewinnen. Ich fuhr mit meiner Frau nach Oxford, wo sich gerade Professor Raymond Klibanski befand, der meine Dissertation schätzte und vergeblich versucht hatte, mich nach Kanada zu holen. Er durchkreuzte dann auch erfolgreich die pflegliche Hinterhältigkeit Hans Meyers. Meine Frau konnte nun ihre Meisterprüfung als Fotografin und ihr Abitur nachholen und ein Studium in München beginnen, wo ich selbst mich auch im Geschwister-Scholl-Institut habilitieren wollte. Professor Christian Lutz erklärte mir indessen, Herr Sander, geben Sie auf. Ich werde Ihre Habilitation mit allen Mitteln zu verhindern wissen. Mir gelang es dann, einen Fuß in die TU in Hannover einzusetzen, wo zwei junge Dozenten mir einen Lehrauftrag in der Philosophischen Fakultät verschafften, der allerdings nach 3 Semestern nicht verlängert wurde, weil die Seminararbeiten, die ich bekam, den Neid der Dozentenschaft erregten. Ich bekam dann noch eine Chance an der FU in West-Berlin durch den jüdischen Religionsphilosophen Jakob Taubes, der von meiner Kritik des ortlosen Marxismus der Frankfurter Schule in der 2. Auflage meiner Dissertation fasziniert war. Er konnte meine Gastdozentur aber nur mit Mühe durchsetzen, unter anderem mit einem Brief des Münchner Rektors Professor Nikolaus Lobkowitz, der meiner Dissertation den Rang einer Habilitationsschrift zuwies. Meine Gastdozentur wurde dann auch kaputt gebombt. In der ersten Vorlesung war der Hörsaal knackend voll, in der letzten saß nur noch ein Student auf den Bänken. Taubes gelang es auch nicht mehr, nach dem Ablauf des Volkswagen-Stipendiums eine weitere Unterstützung zu beschaffen. Trotzdem schrieb ich einem staatsphilosophischen Manuskript unter dem Titel »Das Gastmahl des Leviathan« weiter, das die Geschichte des Staates als eine Geschichte des Kampfes gegen den Staat darstellte. Ich brach es erst nach 3/4 aus finanziellen Gründen ab, als ich erkannte, dass die Zeit dafür noch nicht reif war. Ich wandte mich wieder politischen Publikationen zu und es fiel mir nicht allzu schwer, weil ich mich mit dem Gedanken tröstete, dass auch Montesquieu mit seinem Geist der Gesetze gezwungen war, die Vollendung ein halbes Jahrzehnt aufzuschieben. Mein nationaler Imperativ hatte folgenreich in das altnationale Lager eingeschlagen. 1982 hielt ich in der Gesellschaft für freie Publizistik einen Vortrag über die geopolitische Bedeutung Mitteleuropas für die deutsche Frage in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Im Januar 1983 die Chefredaktion der deutschen Monatshefte eintrug. Kurz darauf erhielt ich noch ein Angebot aus Rosenheim, in der deutschen Wochenzeitung die Nachfolge Adolf von Tappens anzutreten. Ich nahm einige Wochen an den Redaktionskonferenzen teil, schrieb 7 Leitartikel, die in den Gängen des Bundestages lebhaft diskutiert wurden. Und das dürfte auch der Grund gewesen sein, dass man mich wieder ablockte. Im Frühjahr 1983 waren wir uns über die Vertragsmodalitäten einig. 3 Tage später erhielt ich eine Absage ohne stichhaltige Begründung. Es blieb also bei den deutschen Monatsheften, deren Mitarbeiter ich verbreitete und verjüngte. Mein erster Artikel, Wie kann Bonn zum P.E. Bond werden, wurde zum Leitmotiv der Zeitschrift. Meine Frau begann zu schreiben über bildende Künste und Ballette, wobei ihre Einschätzung von Henry Moore und Georges Balanchine unter den Alteingesessenen die Frage auslöste, wer hat denn diesen schrägen Vogel bei uns eingeschleust? Die versagenden deutschen Politiker stellte ich Nummer für Nummer an den deutschen Pranger, für den ich telefonisch laufend geheime Einzelheiten von meinen Bekannten aus Bonn erhielt. Eines Tages besuchte mich der Warburger Rechtswissenschaftler Professor Erich Schwinge, um mich zu warnen. Herr Sander, der Pranger, das sind ja lauter Schmähungen. Sie werden von einer Kette von Prozessen überrollt werden. Ich befürchtete das nicht, weil ich mir dachte, die Politiker könnten es sich nicht leisten, wenn diese Dinge in die Öffentlichkeit gelangten. Aber Schwinge hatte doch irgendwie recht. Im Herbst 1985 bestellte das Innenministerium den Verleger Gerd Suthold und mich zu einem Gespräch in einem Restaurant, wo er uns aufforderte, den Pranger abzuschaffen. Ich erwiderte, das ginge nicht, denn der Pranger sei für die Leser die attraktivste Kolumne. Im Februar 1986 erhielt ich, 1985 war das Gespräch, im Februar 1986 erhielt ich dann vom Verlag die Kündigung ohne jede Begründung. Die deutschen Monatshefte hatten unter meiner Leitung eine Auflagensteigerung von 700 auf über 6000 Exemplare erreicht. Mit meiner Kündigung sank die Auflage so rasant nach unten, dass der Verlag die Zeitschrift an Nation Europa verkaufte. Die Kündigung hatte für mich die Vorteile, dass ich im Zuge der Arbeitslosenunterstützung wieder Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse werden konnte. Mit der Kündigung war auch das Interesse des nationalen Lagers an meiner Person mitnichten erloschen. Ich konnte noch 3 Jahre lang in jedem Heft Nation Europa ohne Komplikationen politische Artikel schreiben, bis ich mir eine eigene Zeitschrift aufbaute, die Staatsbriefe, die von 1990 an 12 Jahre lang erschienen. In dieser Zeit konnte meine Frau bei Helmut Diewald in Erlangen mit ihrem Manuskript Theodor Fontane als Kriegshistoriker promovieren. Sie errang damit dadurch höchstes Lob von dem amerikanischen Historiker und Fontane-Kenner Gordon Craig, das ihr in Deutschland allerdings nichts nützte. Sie schrieb, nicht mehr in dem herrschenden historiografischen Stil und wurde überall abgelehnt. Selbst vom Verlag C.H. Beck, der Craigs Werke auf Deutsch erschien. Es war damals auch noch der Verlag von Hase und Köhler in Mainz interessiert und er wollte das Manuskript Heroastbuch herausbringen, er bat sich aber eine finanzielle Unterstützung, die wir nicht leisten konnten. Dann hatte der Verlag versucht, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Unterstützung zu beantragen und der bearbeitende Sekretär, der das Manuskript dann bekam, sagte auch, das wäre ja nach langer Zeit eine erste lesbare Dissertation. Sie wurde aber von den begutachtenden Professoren so scharf abgelehnt, dass eben daraus auch nichts geworden ist. Den Titel Staatsbriefe übernahm ich von den Sendschreiben des Kaiserfriedrich II. Von Hohenstaufen, dessen politische Ideen und Schöpfungen bis in die Gegenwart als vorbildlich gelten können. Meine Mitarbeiter und ich analysierten schonungslos die Fehlentwicklungen, die von den Alliierten maßgeblich bestimmten Wiedervereinigung, rückten so manche Fehlurteile von den in der Geschichtsschreibung durch die Nachkriegshistoriker zurecht, versuchten die Niedergänge in der Kultur, in Geschichte und Theologie zu erfassen. Die BRD endete bei uns wie der Titel des Bestsellers Deutschland von Sinnen. Ich stellte das Organ 2001 aus Altersgründen ein, doch nicht ohne Hoffnung auf die Zukunft. Ich bezog mich metaphorisch auf die sinfonische Dichtung Tod und Verklärung von Richard Strauss, die im Englischen Death and Transfiguration genannt wurde. Vor dem Ende der Staatsbriefe hatte ich nochmal im Selbstverlag eine Auflösung aller Dinge zur geschichtlichen Lage des Judentums in den Metamorphosen der Moderne herausgebracht, von denen ich Exemplare an jüdische Adressen versandte, ohne eine einzige Reaktion zu erhalten. So erhielt von mir Alfons Silbermann ein Exemplar, der einzige Ordinarius, der mich mit meiner Dissertation befasst hatte, ein Exemplar mit der Widmung bei Dissens mit der Bitte um öffentlichen Widerspruch. Es erhielt von mir auch ein Exemplar Ernst Kramer, ehe ihm das Buch gegen mich auf den Tisch geknallt werden konnte, und auch die Jüdische Wochenzeitung, ohne irgendeine Resonanz. Ich hatte diesen Versuch, mit den Juden in ein normales Gespräch zu kommen, der sogar dem Juden Jakob Taubes gewidmet, der leider vor der Veröffentlichung noch gestorben ist. Es verkaufte sich rasch, obwohl von der Schweigespirale es abgezäunt wurde. Nach dem Ende der Staatsbriefe gab ich den Sammelband einer Schriften von des Germanisten Herbert Zusatz heraus, mit dem ich seine Devise radikal und weltoffen verband. Es folgte 2008 mein Briefwechsel mit Karl Schmidt und im Ares Verlag die Festschrift zu meinem 80. Geburtstag, die Heilkologe unter dem Titel Grenzgänger, Liebe Amicorum für den nationalen Dissidenten Hans-Dietrich Sonder herausgab. 2011 gab im Regin Verlag Sebastian Maas ein Gesprächsprotokoll mit mir über mein Leben und mein Werk und den Titel im Banne der Reichsrenaissance heraus. Sollten meine Kräfte noch reichen, will ich in den nächsten Monaten das Gastmahl des Leviathan abschließen und vielleicht auch noch als Fragment meine theologischen Überlegungen unter dem Titel Brouillon eines christlichen Ketzers, Jesus und seine antiken Brüder Bacchus und Dionysos, die das Entstehen des Christentums aus dem Geist des Hellenismus dargestellt haben. Ich verdanke die konsequente Entstehung meiner nationalen Dissidenz den Werken von Hinterbliebenen aus dem Dritten Reich, die zu erörtern mir die Welt in den 60er Jahren durch die Schweigespirale verbot. Es handelte sich dabei um die späten Schriften von Hans Grimm, Edwin Guido Kolbenheier, Friedrich Franz von Unruh, Eberhard Wolfgang Müller oder Gerhard Schumann. Am meisten beeindruckten mich die Gedanken von Hans Grimm, den ich persönlich leider nicht mehr kennenlernen konnte, mit dessen Tochter Holle wir allerdings auch befreundet waren. Auf einer GFP-Tagung im Klosterhaus zu Lippolsberg konnte ich meine Rede »Das Reich als politische Einheit der Deutschen« in Hans Grimms Arbeitszimmer an seinem Schreibtisch entwerfen. Hans Grimms Ansichten über das Dritte Reich in der Erzbischofsschrift »Woher, warum, aber wohin« und der Thomas-Mann-Schrift hätten ohne die Schweigespirale nach 1945 den Schuldkult und die Unterwerfung der Deutschen beseitigt. Hans Grimm hielt die Zäsur von 1933 für eine epochale Zeitenwende, deren Aufgaben waren die Formierung der Vermassung der Völker und die geistige Erneuerung durch im Stile einer Reformation, wie sie auch Luther vorbringen konnte. Hans Grimm schied sorgfältig in die Positiven von den Negativen, die im Dritten Reich allmählich die Oberhand gewannen, führte die deutsche Schuld an den beiden Weltkriegen mit stichhaltigen Argumenten ad absurdum und kritisierte vernichtend die antideutsche Propaganda, die in England mit Churchill und Wensetat aufstieg. Deutschland würde, wenn die Aufgabe der Zeitenwende es nicht fortsetzte, in einem Chaos versinken, wie es heute herrscht. Er betonte deswegen immer wieder, dass es notwendig sei, den Nationalsozialismus in seiner ganzen Wahrheit ernst zu nehmen. Hans Grimm hatte mehrfach versucht, die Entwicklung im Dritten Reich zu beeinflussen, publizistisch und mit Briefen an seine Würdenträger und Gesprächen mit ihnen. Es blieb allerdings ohne Erfolg. So ähnlich ist es auch mir ergangen nach 1945. Als die Republikaner in den Stuttgarter Landtag einzogen, jubelten sie, wir brauchen jetzt nichts mehr zu lesen. Wir sind es jetzt, die die Politik machen. Mit der Folge, dass sie bald wieder aus dem Landtag flogen. Politiker sind immer schwer zu erreichen gewesen. Trotzdem ist die Verbreitung politischer Gedanken nicht sinnlos. Weder Machiavelli, Baudin oder Hobbes konnten in ihren Ländern die nötige Staatsgründung ins Werk setzen, zum Nachteil ihrer Völker. Aber ohne ihre Schriften hätte sich eine erfolgreiche Staatsgründung wie in Preußen nicht gegeben. Das sollten wir bedenken, wenn wir erkennen, wie unsere Zeit aus den Fugen geraten ist. Jetzt. Okay.